für immer und ewig. Ja, so wollen wir es hören, ja, so wollen wir es sehen. Wir bleiben, wie wir sind, für immer. Auf weitere 10, ja, was soll schon passieren? Ja, was soll schon geschehen? Wir bleiben, wie wir sind, für immer. Es schweißt uns etwas zusammen. Ein Stück des Weges sind wir gemeinsam gegangen. Auch wenn wir uns nicht kennen, weiß ich doch eins: Das, was wir erleben, ist das, was uns vereint. Für immer und ewig, ja, so wollen wir es hören, ja, so wollen wir es sehen. Wir bleiben, wie wir sind, für immer. Auf weitere 10, ja, was soll schon passieren? Ja, was soll schon geschehen? Wir bleiben, wie wir sind, für immer. Und wir stecken mittendrin. Wir wollen hier auch nicht mehr raus. Denn hier sind unsere Freunde. Und hier fühlen wir uns zu Haus. Für immer und ewig, ja, so wollen wir es hören. Ja, so wollen wir es sehen. Wir bleiben, wie wir sind, für immer. Auf weitere 10, ja, was soll schon passieren? Ja, was soll schon geschehen?